Mehr als 1,5 Milliarden Nutzer sind bei Facebook angemeldet, eine unfassbare Menge von Menschen bei einem einzigen Medium. Für den Facebook-Chef Mark Zuckerberg könnten es aber gerne noch ein paar mehr sein, vielleicht so etwa 7,5 Milliarden, also einfach die ganze Weltbevölkerung. Zuckerberg hat vor einigen Tagen ein politisches Manifest für eine globale Gemeinschaft veröffentlicht. Und wie er argumentiert in diesem Manifest, in welche Gesellschaft historischer Figuren sich Zuckerberg da stellt, das hat sich Florian Werner für uns angesehen. To our community, an unsere Gemeinschaft. Mit diesen Worten beginnt Mark Zuckerberg den vor wenigen Tagen auf seiner Facebook-Seite, wo auch sonst, veröffentlichten Text. Ein merkwürdiger Einstieg. Militärische Mobilmachungen beginnen so. To the people of Texas. An das deutsche Volk. Tatsächlich sieht Zuckerberg sich in der Tradition von Abraham Lincoln. Jenem Präsidenten, der die Union durch den Bürgerkrieg führte und dem schließlich die Wiederherstellung des zerfallenen Staatsgebildes gelang. Wir können es nur gemeinsam schaffen, zitiert er aus einer Kriegsansprache des Präsidenten. Die Dogmen der windstillen Vergangenheit helfen uns in der stürmischen Gegenwart nicht weiter. Gewaltige rhetorische Fußstapfen, in die Zuckerberg da tritt. Dass er dabei immer wieder stolpert, kann nicht überraschen. Sein Text mäandert zwischen geschichtsphilosophischem Essay, Konzernverlautbarung, Predigt, Pep-Talk und Bewerbung um das Amt des amerikanischen Präsidenten. Oder gleich des CEO der Weltgemeinschaft. Denn das ist das zentrale Thema von Zuckerbergs Manifest. Wie kann man ein globales Gemeinwesen schaffen? Ein digitales Utopia, in dem sich Menschen aller Kontinente und Glaubensrichtungen begegnen, informieren, engagieren, im Kriegsfall zur Seite stehen, im Notfall Organe spenden und in Krisen vom Suizid abhalten? Wir wollen nicht zu viel verraten, aber ein kalifornisches Unternehmen mit F könnte eine entscheidende Rolle spielen. Zuckerbergs Vision beruht dabei auf einer Grundannahme, nämlich dass alle Menschen von der Sehnsucht getrieben sind, immer größere Gesellschaften, Staatsgebilde und Unternehmen zu schaffen. Are we building the world we all want? Fragt er. Der amerikanische Transzendentalist Ralph Waldo Emerson lässt grüßen. In seinem Essay The Oversoul entwickelte dieser das Konzept einer Überseele, an der alle Menschen teilhaben, in der das Sein eines jeden einzelnen Menschen aufgehoben und mit denen aller anderen vereint ist. Zuckerberg transponiert diese Idee aus dem 19. Jahrhundert in die Gegenwart. Facebook ist die Überseele des 21. Jahrhunderts. Das unsichtbare Gespinst, das die Herzen der Menschheit verknüpft und in harmonischem Gleichklang zum Schwingen bringt. Klingt vermessen? Verrückt? Nun, 87.373 Personen gefällt das, 10.485 haben es geteilt. Facebook als Überseele des 21. Jahrhunderts, Mark Zuckerbergs politisches Manifest, gelesen von Florian Werner.